我记得就是我中学的时候就有人在学校门口等我，这些人我不认识。 Ich erinnere mich, als ich in der Mittelschule war, haben oft Menschen am Tor auf mich gewartet. Ich kannte sie nicht. Ich weiß nicht, woher sie wussten, dass ich auf diese Schule ging. 那么我一出去，他们就递来信，说我是。 Sobald ich aus dem Tor kam, traten sie auf mich zu. Sie sagten, ich bin aus dem und dem Dorf in der und der Provinz. In unserem Dorf geschieht Unrecht. Bitte nimm diesen Brief mit zu deinem Vater. Ich verstand nicht, was genau sie wollten. 回去以后呢，也没有跟我父亲提起，也没有接过他们的信。 Ich habe meinem Vater nie von diesen Leuten erzählt und ihre Briefe habe ich nie angenommen. 中央委员会，我自己就是中央委员。 Ich war Mitglied des Zentralkomitees der Kommunistischen Partei. 政治局开会，常委开会，书记处开会，我是以常委人。 An den Sitzungen des Politbüros und des Ständigen Ausschusses, in dem die fünf mächtigsten Männer Chinas saßen, nahm ich als Sekretär teil. Ich war bei allen hohen Sitzungen der chinesischen Politik anwesend. Ich habe mich wirklich nicht dafür interessiert, was mein Vater in der Regierung tut. Ich wollte das nicht wissen. Ich rebellierte dagegen.Ich las kritische Bücher, die Partei war mir suspekt. Mit dieser Arbeit meines Vaters wollte ich nichts zu tun haben. Also hatte ich keine Ahnung davon, welche Verbindung er zu dem hatte, was da kam. Mein Vater, der Parteisekretär. Zwei Leben und das Massaker. Feature von Matthias Böhlinger. Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Chinas gibt in tiefer Trauer bekannt. Der treue und erprobte Kämpfer für die Sache des Kommunismus, der große proletarische Revolutionär, Politiker und herausragende politische Armeekommissar Hu Yaobang ist am 15. April 1989 verstorben. Hu Yaobang hatte viele wichtige Führungsämter in der Kommunistischen Partei inne und war von 1982 bis 1987 Generalsekretär der Partei. Nachrichtenagentur Xinhua, 15.04.1989. Trauerbekundungen am Denkmal für die Helden der Revolution auf dem Pekinger Tiananmen-Platz. 那么我当然知道他的那个政治上的这个。 Ich wusste natürlich, welche politische Bedeutung Hu Yaobang hatte. Hu Yaobang, von 1982 bis 1987 Generalsekretär der Kommunistischen Partei, galt als liberaler Reformer.Nach Studentenprotesten im Jahr 1987 wurde er als Generalsekretär abgesetzt. Hu Yaobang 在1989年前两年，这个就是被下台以后。 Als Hu Yaobang zwei Jahre vorher abgesetzt worden war, waren fast alle in China der Meinung, das sei nicht rechtmäßig. Wir nahmen das der Parteiobrigkeit übel. Deshalb strömten die Studenten zu Zehntausenden auf den Platz des himmlischen Friedens, um ihre Trauer zu bekunden. Tausende von Neugierigen vermehrten die Massen zwischen Volkskongress und historischem Museum. Er war ein sauberer Politiker. Er hatte keine Konten im Ausland. Seine Kinder haben keine hohen Posten bekommen, nur weil er Generalsekretär war. Vielleicht verklären Sie ihn, aber er war einer, mit dem Sie reden konnten, der Sie zu eigenem Denken ermunterte. 1989年呢，我是大学四年级的学生。 Ich war Student im vierten Studienjahr. Ich hatte zwar eine Ahnung von Politik und Gesellschaft, aber es interessierte mich nicht besonders. 那么我就是到天安门广场去看一看。 Als meine Kommilitonen auf den Platz zogen, bin ich aus Neugier mitgegangen. Aber dann packte mich das Interesse.Alle Studenten gingen auf die Straße. Ich fühlte mich als Teil des Ganzen. Diese Züge der Studenten von ihren Universitäten ins Zentrum sind eigentlich ungenehmigte Demonstrationen, wie sie seit 1987, seit der letzten Studentenunruhe, verboten sind. Aber die Behörden drücken beide Augen zu. Geduld sei nicht Schwäche, kommentierten die Parteizeitungen. Gegen Korruption. Gegen Privilegien.Gegen Bürokratie. Das Volk an die Macht. Es lebe das Volk. Wenn unser Kampf gegen die Korruption keine Fortschritte macht, werden die Jungen natürlicherweise ablehnend reagieren. Bericht über die ideologische Verfasstheit der Jugend. Kommunistische Jugendliga, März 1989. Wer die jungen Leute kennt, der weiß, dass da viel Ärger und Verdrossenheit, Resignation und No-Future-Stimmung herrschen. Unsere Befragung zeigt, dass die Mehrheit der jungen Leute glaubt, dass berufliches Fortkommen in der Realität nicht durch geleistete Arbeit oder Lerneifer ermöglicht wird, sondern durch die Beziehungen der Eltern und die Gunst der Führungskräfte. Sie wollen besser leben und freier. Und nicht erst in Jahrzehnten, sondern jetzt. Gegen Gewalt. Schützt die Menschenrechte. Patriotismus ist kein Verbrechen. Meinungsfreiheit. Rehabilitiert Yao Bang. Ehrt Yao Bang. Kaum jemand wusste wirklich, wo die Probleme liegen. Jeder hatte seine eigenen Vorstellungen. Aber als Hu Yaobang starb, da konzentrierten sich alle auf ihn. Alle waren sich einig, dass es Unrecht war, dass er 2 Jahre zuvor abgesetzt worden war. Normalerweise rauche ich nicht. Aber heute, wo sie da sind, helfen mir die Zigaretten. Sie regen mich an. Mein Kopf wird langsam trüb. Ich bin schon 86. Ich war der Sekretär des Ständigen Ausschusses. Der Ständige Ausschuss des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas, das sind 5 Leute. Sie bilden das höchste Führungsgremium Chinas. Mein offizieller Titel war politischer Sekretär des Ständigen Ausschusses des Politbüros der Kommunistischen Partei Chinas. Wenn man in die Halle der Staatskunst kam, dem Sitz des Sekretariats der Partei, dann war gleich das 2. Büro meins. Danach kam schon das Büro von Zhao Ziyang, dem Generalsekretär. Ich wusste über die Art seiner Arbeit Bescheid. Ich wusste, dass er zu den einflussreichsten Politikern gehört und dass er für den Generalsekretär ein Programm für politische Reformen entwirft. Aber ob das gelingen könnte, darüber habe ich mir keine Gedanken gemacht. Er hat mit mir auch nicht darüber diskutiert. Seit ich 1987 ins Zentralkomitee gewählt wurde, habe ich mich für eine saubere und ehrliche Politik eingesetzt. Ich habe getan, was ich konnte. Mein Vater war immer sehr beschäftigt. Wir hatten kaum Berührungspunkte. Er kam einmal die Woche nach Hause, um seine Kleidung zu wechseln oder mit uns zu essen. Dann ging er wieder. Wir hatten keine Konflikte miteinander. Es war einfach nur so, dass sein Leben mit meinem wenig zu tun hatte. Unsere Familienbeziehungen waren sehr speziell. Unsere Eltern mischten sich nicht in unser Leben ein. Ich wollte immer, dass meine Familienangehörigen die Freiheit haben, selbst zu entscheiden. Ich wollte sie nie beeinflussen. Sie sollen das machen, was sie wollen. Ich lebte also in meiner eigenen Welt, machte mein eigenes Ding. Ich studierte physikalische Chemie. Und weil ich mich für Physik interessierte, habe ich die Werke Albert Einsteins gelesen. Darin gab es eine Stelle, an der er schrieb, dass der Staat die Jugend betrogen habe, als er jung war. Mehr hat er gar nicht geschrieben. Aber das hat mich schwer beeindruckt. It's almost like an enlightenment. 突然觉得, oh, 原来政府说的话是不可以相信的. Es war wie eine Erleuchtung. Man kann der Regierung nicht vertrauen. Und mein Vater war in dieser Partei. Er war für mich Teil dieses negativen Phänomens. Ich bin im April 1949 in die Partei eingetreten. Einen Monat später wurde Shanghai durch die Kommunisten befreit. Ein Mitschüler, eine Klasse unter mir, hat mich in die Partei gebracht. Ich war in der 12. Klasse, er in der 11. Er fragte mich, Was denkst du über China? Ich sagte, China braucht Demokratie. Er fragte, wer kann China Demokratie bringen? Ich sagte, die demokratischen Parteien haben keine Kraft, aber die Kommunisten sagen, sie wollen Demokratie. Ich hoffe, sie können China demokratisch machen. Er fragte, was genau bedeutet für dich Demokratie? Ich sagte, in der Wirtschaft wie in der Sowjetunion, in der Politik wie in den USA. Er fragte, also kann man nur auf die Kommunisten setzen? Ich sagte, ja, die haben die Kraft dazu. Er fragte, treten wir beide in die Partei ein? Ich sagte, ich habe keine Ahnung, wo man die kommunistische Partei findet. Er sagte, wir suchen beide. Und wer sie zuerst findet, der nimmt den anderen mit. Einen Monat später hatte er sie gefunden. Ich schrieb einen Antrag. Darin stand, die Hoffnung Chinas liegt in der Demokratie. Nur die kommunistische Partei kann China Demokratie bringen. Mein damaliger Mitschüler ist früh gestorben. Er hat sich in einem Brunnen ertränkt. Viele von denen, die damals mit mir in die Partei eingetreten sind, wurden später unter Mao als Rechtsabweichler verfolgt. Ihn hat es schlimmer getroffen als mich. Ich erinnere mich sehr genau, dass mein Vater und ich am Vorabend der offiziellen Trauerfeier für Hu Yaobang eine Diskussion hatten. Mir scheint, 1989 war überhaupt das erste Mal, dass wir über das gesprochen haben, was im Land vor sich geht. Wir haben ein paar Mal darüber gesprochen, aber meine Erinnerung daran ist schwach. Er sagte, das, was die Studenten in Bezug auf Hu Yaobang fordern, wird die Führung niemals akzeptieren. Das wird zu einer Tragödie führen. Das konnte ich überhaupt nicht akzeptieren. Ich war mit meinem Vater überhaupt nicht einverstanden. Meine Meinung war klar. Die Studenten sollten trauern. Aber nach Ende der Trauerzeit sollten sie wieder an die Unis zurückkehren. Die Studenten hatten viele Fragen aufgeworfen, Probleme benannt, Privilegienwirtschaft, Korruption, Demokratie. Aber diese Probleme kann man doch nicht auf dem Platz lösen. Die Studenten hatten keine übertriebenen Forderungen gestellt. Ich fand, die Regierung müsse doch einen Schritt auf die Studenten zugehen. Ich habe ihm gesagt, du nimmst besser nicht an den Demonstrationen teil. Du bist mein Sohn. Man wird denken, ich hätte dich geschickt. Das wird alles sehr kompliziert machen. Aber wenn du doch gehst, dann sprich dort nicht über dich. Bericht der Pekinger Stadtregierung. 18. April 1989. Wir werden die Entwicklung genau beobachten und Manipulatoren warnen, sollten sie vorhaben, die Traueraktivitäten in eine falsche Richtung zu lenken. Am Abend des 21. April gingen die Studenten aller Unis auf den Platz. Ich ging mit. Die Studenten hatten bereits Gruppen gebildet und forderten den Dialog mit der Regierung. Ich schloss mich keiner dieser Gruppen an, aber ich verfolgte alles ganz genau. Ich weiß, dass er hinging. Aber was er gesagt hat, weiß ich natürlich nicht. An dem Abend sah ich zum ersten Mal, dass sich etwas veränderte. Zwischen den Studenten und der großen Halle des Volkes, wo die Trauerfeier stattfand, waren 6 Reihen Militär aufgezogen. In Peking sah man damals fast nie Militär auf der Straße. Ich wunderte mich. Was machen die hier? Ich habe mit den anderen Studenten die Nacht auf dem Platz verbracht. Und als am Morgen die Trauerfeier begann, war mein Vater auf der offiziellen Feier in der Halle und ich auf dem Platz davor. Chinas Führer mussten an Studenten und Transparenten vorbeifahren, als sie die große Halle des Volkes zur Trauerfeier für Hu Yaobang betraten. Die Trauerfeier für den Genossen Hu Yaobang beginnt. Studenten werten es als großen Sieg, dass die Behörden nicht wagten, sie vom Platz zu treiben, wie das ursprünglich geplant war. Sie hörten diszipliniert und würdevoll dem Trauerakt zu, der über Lautsprecher übertragen wurde. An dem Tag ist nichts passiert. Ich ging nach der Trauerfeier nach Hause. Alle Bereiche müssen die Studenten vom Demonstrieren abbringen und davor warnen, dass illegale Elemente solche Gelegenheiten nutzen, um Unruhe zu stiften. Protestplakate müssen unverzüglich entfernt werden. Staatliche Bildungskommission, 23. April 1989. Am Abend hatten wir wieder eine Diskussion. Mein Vater sagte, das wird kein gutes Ende nehmen. Wir gerieten aneinander. Ich fragte, warum? Aber er nannte mir keinen Grund. Ich wusste nicht, dass das zu einer Tragödie führt. Aber was ich von Anfang an wusste, war, dass das eine sehr dramatische Angelegenheit ist, die große Konflikte zutage fördern kann. Das war mir klar. Er sagte damals schon, wenn die Studenten so weitermachen, wird Blut fließen. Das konnte ich gar nicht akzeptieren. Das kam mir absurd vor. Die Studenten dachten wie ich. Keiner dachte, dass das zu einem Blutvergießen führen könnte. Das ganze Land wusste, die Studenten, alle wussten. Deng Xiaoping hat Hu Yaobang abgesetzt. Die Trauernden würden Hu loben, würden herausstreichen, was er für ein großer Politiker war. Aber wenn er so ein großer Politiker war, warum hat Deng ihn dann abgesetzt? Deng Xiaoping führte China in den 80er Jahren aus den Wirren der Kulturrevolution und begann Wirtschaftsreformen. Hatte 1989 nur noch ein einziges Amt inne. Er war Vorsitzender der Zentralen Militärkommission. Hu Yaobang pingfan yuanjia zuoan, ba duozao youpaiwenzi gaizhen. Hu Yaobang hatte viele Fehlurteile der Partei revidiert. Er hat hunderttausende Rechtsabweichler, hunderttausende, die als Konterrevolutionäre verurteilt worden waren, rehabilitiert. Menschen, die die kommunistische Partei hat umbringen lassen, wurden posthum rehabilitiert. Das war eine große und wichtige Korrektur. Hu Yaobang war Kommunist. Natürlich wollte er das Beste für die Partei. Aber er dachte eben, dass die Partei zu neuem Leben erwachen würde, wenn sie ihre Fehler korrigiert. Deng Xiaoping hat das nicht verstanden. Er ließ ihn absetzen, weil er fand, Hu Yaobang sei zu weich. Dem Namen nach lag die Macht bei den Parteiorganen. In Wirklichkeit konnte nichts gegen den Willen Deng Xiaopings geschehen. Alles, was der ständige Ausschuss schon beschlossen hatte, konnte er jederzeit revidieren. Parteisekretariat, wichtiges Sitzungsprotokoll, 25. April 1989. Aus die Tiananmen-Akte, Sammlung von geheimen Dokumenten der Parteiführung, von April bis Juni 1989, in den 90er Jahren gesammelt und von einem hohen Parteikader aus dem Land geschmuggelt, 2001 in den USA erschienen. Anwesend Deng Xiaoping, Ministerpräsident Li Peng und die weiteren Mitglieder des Ständigen Ausschusses, Bürgermeister Chen Zitung. Li Peng? Genosse Xiaoping, manche der Transparente und Sprüche, die die Studenten während der Proteste rufen, sind klar antisozialistisch. Der Speer richtet sich direkt auf dich und andere aus der älteren Generation proletarischer Revolutionäre. Deng Xiaoping? Ich bin der Drahtzieher hinter den Kulissen, Genosse Li Peng. Ist es das, was Sie sagen? Li Peng? Es gibt offene Forderungen nach dem Rücktritt der Regierung. Dann solchen Unsinn wie die Forderung nach einer offenen Diskussion über Chinas Regierungsform. Forderung nach Wahlen und einer Revision der Verfassung. Nach einer Aufhebung aller Beschränkungen für politische Parteien und die Medien. In Peking und Tianjin sind bereits illegale Studentenorganisationen entstanden. Chen Zitung? An der Peking-Universität imitieren Studenten die polnische Solidarność-Bewegung und bilden ihre eigene solidarische Studentenunion. Li Peng? Genosse Xiaoping, hinter den wenigen Anführern dieser Organisationen stehen andere, die die eigentlichen Fäden ziehen. Deng Xiaoping? Das hier ist keine normale Studentenbewegung. Die Studenten stiften jetzt schon 10 Tage lang Unruhe. Wir waren tolerant und zurückhaltend. Aber die Dinge entwickeln sich nicht in unsere Richtung. Das ist eine organisierte Verschwörung, um die kommunistische Partei und das sozialistische System zu stürzen. Wir müssen der Nation erklären, dass wir es mit einem wichtigen politischen Kampf zu tun haben. Wir müssen diesen Aufruhr klar und deutlich ablehnen. Wir müssen uns mit erhobenen Fahnen den Aufrührern entgegenstellen. Volkszeitung, 26. April 1989. Li Peng hat damals diese Sitzung einberufen. Li Peng, Ministerpräsident Chinas seit 1987. Während der Proteste profiliert sich der Politiker immer stärker als Hardliner. Li Peng hat zu Wen Xiaobao, dem Leiter des Parteisekretariats, gesagt, sag Bao Tong nicht Bescheid. Seit ich angefangen habe, in der Parteizentrale zu arbeiten, die ganzen 80er Jahre hindurch, hat es immer wieder Briefe gegeben an Deng Xiaoping und andere Führungskader. Briefe von Leuten, die schrieben, Bao Tong ist ein Liberaler. Oder sie schrieben, Bao Tong ist ein Agent der CIA. Ich weiß von mindestens 5 solcher Briefe. Jeder in der Parteizentrale wusste, Bao Tong ist ein streitbarer Typ, eine kontroverse Person. Wen Xiaobao hat mir also nicht Bescheid gesagt. Sie haben ohne mich getagt. Aber er kam am nächsten Tag zu mir und sagte, gestern gab es eine Sitzung. Li Peng hat mir gesagt, ich soll dich nicht benachrichtigen, aber ich denke, du darfst wissen, was darin besprochen wurde. Und er zeigte mir die Protokolle. Fortsetzung Protokoll. Hu Zili. Genossen, die Bemerkungen von Genosse Deng Xiaoping sind höchst wichtig. Wir sollten sie so schnell wie möglich verbreiten. Li Peng. Sollten wir nicht schnellstens einen Leitartikel in der Volkszeitung veranlassen? Es war die Sitzung, in der beschlossen wurde, die Proteste als Aufruhr gegen die kommunistische Partei zu bezeichnen. Dies ist eine organisierte Verschwörung, um die Massen zu verwirren und das Land ins Chaos zu stürzen. Ihr Ziel ist es, die Führung der kommunistischen Partei und das sozialistische System zu diskreditieren. Alle Parteimitglieder und alle Bürger müssen gut von böse unterscheiden und entschlossen den Kampf aufnehmen. Aus der Volkszeitung. Es gibt keinen konterrevolutionären Aufruhr. Wir verlangen Richtigstellung. Von einem Aufruhr zu schreiben, war eine seltsame Sache. Die Studenten waren damals schon auf dem Weg zurück in die Unis. Nur ein kleiner Teil war noch auf dem Platz und die waren dabei abzuziehen. Man hätte nur abwarten müssen und die Sache wäre erledigt gewesen. Aber man beschimpft sie als Aufrührer. Sie werden wütend und kommen zurück auf den Platz. Und plötzlich hat man die größten Demonstrationen in der Geschichte der Volksrepublik. Alle Studenten waren auf der Straße. Ich würde sagen, 99% aller Pekinger Studenten waren auf der Straße. Dazu kamen Mittelschüler, Bürger aller Schichten. Es waren mehr als 1 Million Menschen. Die Studenten singen vorwiegend die Internationale und bringen damit zum Ausdruck, dass sie Reformen wollen, aber nicht Umsturz. Die wirkliche Bedeutung davon habe ich damals noch gar nicht verstanden. Der Leitartikel gab die Meinung Deng Xiaopings wieder, des mächtigsten Mannes in China. Und die Menschen gingen trotzdem in Massen auf die Straßen, um gegen diese Meinung zu protestieren. So etwas war in der Geschichte der Volksrepublik, seit die Kommunistische Partei 1949 die Macht erobert hatte, noch nie vorgekommen. Mein Vater hat mir erst später erzählt, dass Zhao Ziyang bereits wusste, dass diese Sache sehr gefährlich ist und sämtliche politischen Reformen bedroht. Zhao Ziyang. Nachfolger Hu Yaobangs als Generalsekretär der Partei. Zuvor leitete er als Ministerpräsident die Wirtschaftsreformen und machte sich einen Namen als pragmatischer Reformer. Als Generalsekretär versuchte er, politische Reformen voranzutreiben, die die Allmacht der Partei beschränken sollten. Vor 1987, als er Ministerpräsident war, war ich sein Sekretär. Als er 1987 Generalsekretär wurde, machte er mich zum Sekretär des Ständigen Ausschusses. Und eine weitere Aufgabe übertrug er mir. Ich leitete das Institut für politische Reformen. Als Hu Yaobang gestorben war, wurde Zhao Jiang äußerst vorsichtig. Er wusste, dass dies eine sehr heikle Angelegenheit ist und dass er Deng Xiaoping düpieren könnte. Er hat mit mir über gar nichts gesprochen. Ich war zu umstritten. Deshalb hat er mich nicht eingeweiht. Li Peng hat mich damals nicht dazu geholt, weil er mich nicht einweihen wollte. Zhao Jiang hatte einen anderen Grund. Er dachte, wenn er mich dazu holt, würde das alles noch komplizierter machen. Ich habe in der ganzen Zeit nur noch zwei Dinge für ihn getan. Am Anfang hat er mich gebeten, ein Programm für den Dialog mit den Studenten zu entwerfen. Und am 4. Mai morgens hat er gesagt, er werde heute den Vorstand der Asiatischen Entwicklungsbank treffen. Er sagte, schreib mir eine Rede für die Banker, in der in etwa steht, die Situation in China ist grundsätzlich stabil, die Studenten sind Patrioten, die Probleme, die die Studenten ansprechen, lassen sich lösen. Was die Studenten am meisten stört, ist die Korruption. Aber die Partei und die Regierung haben an diesem Problem all die Jahre gearbeitet. Warum also gibt es so viele Stimmen, die sich beschweren? Und warum so laut? Ich denke, das Problem ist, dass unser mangelhaftes Rechtssystem und fehlende demokratische Kontrolle die Korruption ausufern lassen. Wir müssen miteinander ins Gespräch kommen und unser gegenseitiges Verständnis ausbauen, müssen demokratisch und rechtsstaatlich in einer Atmosphäre der Vernunft und Ordnung zusammenarbeiten, um diese Probleme zu lösen, die uns alle betreffen. Wenn Partei und Regierung bereit sind, diesen Schritt zu gehen, denke ich, dass die Studenten und andere Teile der Gesellschaft das ebenfalls als den besten Weg sehen werden. Rede vor dem Vorstand der Asiatischen Entwicklungsbank. 4. Mai 1989. Unter den Studenten auf dem Platz machte sich eine Euphorie breit. Über China-Studenten ist wohl in China selber wie auch im Ausland noch nie so viel geschrieben und berichtet worden wie gegenwärtig. Mehr als 1 Million Menschen auf der Straße. Und es waren ja nicht nur Studenten, sondern auch Bürger, Menschen mit verschiedenen Berufen, aus unterschiedlichen gesellschaftlichen Gruppen, sogar Mitarbeiter von Regierungsstellen. Alle unterstützten die Studenten. Alle hatten das Gefühl, wir werden auf jeden Fall siegen. Die Stadt Peking ließ erst einmal wissen, der Platz des himmlischen Friedens sei morgen gesperrt. Das war er in jüngster Zeit schon zweimal. Und die Studenten demonstrierten dort trotzdem. Sie dachten, Regierung und Partei hätten die Kontrolle bereits verloren. Sekretariat des Zentralkomitees. Bericht über die Fehler des Genossen Zhao Ziyang. Gesprächsprotokoll zwischen Zhao Ziyang und Li Peng. Zhao Ziyang? Genosse Li Peng, ich möchte nicht bestreiten, dass eine Handvoll Personen in trüben Wassern fischt. Das habe ich doch in meiner Rede klar gemacht. Aber es ist schwer zu behaupten und auch schwer zu glauben, dass Hunderttausende im ganzen Land von einer kleinen Gruppe manipuliert wurden. Die Studenten fühlen sich durch den Leitartikel stigmatisiert. Das bringt sie auf die Straße. Ich denke, wir sollten den Ton ein bisschen mildern. Li Peng? Es gibt kein Zeichen, dass die Demonstrationen zurückgehen. Im Gegenteil. Die Studenten fordern, mit der Partei von gleich zu gleich zu verhandeln. Genosse Ziyang, die Parteiältesten um Deng Xiaoping sind überzeugt, dass eine Minderheit hinter den Kulissen den Protest steuert. Dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Zhao Ziyang? Ich denke, wir sollten einen neuen Leitartikel veröffentlichen, in dem wir die Mehrheit der Studenten von der winzigen Minderheit, die im Trüben fischt, unterscheiden. So können wir vermeiden, dass die Proteste sich zu einem größeren Konflikt verhärten. Li Peng? Ich bin nicht einverstanden, Genosse Ziyang. Wenn ich nach Hause kam, war es völlig anders als auf dem Platz. Dort herrschte eine zutiefst pessimistische Stimmung. Ich erfuhr, dass die Regierung sich verhärtet, dass sie etwas vorbereitet und dass die Führungsriege immer nervöser wird. Ich habe zu ihm gesagt, 1986 haben die Studenten schon einmal demonstriert. Damals wurde Hu Yaobang abgesetzt. Ich fürchte, diesmal wird wieder ein Generalsekretär abgesetzt. Ich verstand, dass die Partei nicht eine Minute lang die Kontrolle verloren hatte, dass sie die Dinge in ihrem eigenen Rhythmus regelt. Die Studenten auf dem Platz hatten davon keine Ahnung. Aber ich spürte das bereits. Auch wenn mir nicht klar war, wie groß die Kluft bereits war. In diesem sonnigen Monat Mai haben wir einen Hungerstreik begonnen. In den glorreichen Tagen unserer Jugend haben wir keine Wahl, als der Schönheit des Lebens zu entsagen. Die meisten Studenten hatten nicht nur keine Ahnung, was in der Partei vor sich geht, sie haben sich auch nicht dafür interessiert. Sie waren so sehr von ihrer historischen Bedeutung überzeugt. Ich hatte niemanden, mit dem ich darüber hätte sprechen können. Niemand wollte etwas über die Vorgänge in der Regierung wissen. Wir protestieren gegen die Gleichgültigkeit der Regierung gegenüber unserem Unterrichtsboykott. Wir protestieren gegen die Bezeichnung unserer patriotischen, demokratischen Bewegung als Aufruhr und die verzerrenden Berichte in der Presse. Hungern für das Volk. Wir haben keine Wahl. Dialog sofort. Keine weiteren Verzögerungen. Als Ministerpräsident und als Kommunist verhehle ich meine Ansicht nicht. Aber sich immer wieder in die gleichen Fragen zu verheddern, ist weder vernünftig noch zielführend. Nicht wir Studentenvertreter verheddern uns. Ich sollte mich eigentlich nicht wiederholen müssen. Aber offenbar verstehen einige in der Führung das nicht. Deshalb sage ich es noch einmal. Es geht nicht darum, uns hier in diesem Raum zu überzeugen. Es geht darum, die Studenten dazu zu bringen, den Platz zu verlassen. Und die Bedingungen dafür haben wir sehr klar gemacht. Am Abend des 17. Mai kam Zhao Qiang zu mir. Ich unterhielt mich gerade mit seinem Sekretär, da kam er und sagte, es gab heute eine Sitzung des Ständigen Ausschusses. Ich darf euch nicht sagen, was beschlossen wurde, das ist geheim. Aber dieser Entschluss wird wohl dazu führen, dass ich zurücktreten muss. Meinem Kenntnisstand und meiner psychischen Verfassung nach kann ich diesen Beschluss nicht ausführen. Deshalb muss ich zurücktreten. Li Peng. Wenn wir diese Situation nicht sofort beenden, dann ist die Zukunft und das Schicksal unserer Volksrepublik, für die viele Märtyrer ihr Blut gelassen haben, in großer Gefahr. Wenn Li Peng, der Ministerpräsident, vor dem ZK diese Rede gehalten hat, dann muss das heißen, dass der Generalsekretär Zhao Ziyang nicht mehr da ist. Li Peng tritt zurück. Hunderttausende von Menschen, die in die Innenstadt tagsüber schon in den frühen Morgenstunden, schon in der Nacht gezogen sind, haben dieses Zentrum in einen Hexenkessel, der nur noch brodelt, verwandelt. Die Menschen sind da, die Menschen protestieren lautstark jetzt gegen die Verhängung des Ausnahmezustandes. Das Kriegsrecht wird sich nicht durchsetzen. Nicht in 10 Tagen, nicht in einem Jahr und nicht in 100 Jahren. Wer das Herz des Volkes verliert, wird untergehen. Stürzt die illegale Regierung von Li Peng. Als Zhao Ziyang am 18. Mai abgesetzt wurde, merkte ich, dass die Situation schlimmer wurde. Es kam so, wie mein Vater es vorhergesehen hatte. Ich verstand überhaupt nicht, wie die Regierung angesichts dieser Massen auf den Straßen immer noch keinen Weg findet, das Gespräch zu suchen. Und jetzt interessierte ich mich wirklich für das, was mein Vater erzählte. Ich wollte hören, was er berichten konnte über das, was in der Regierung geschah. Man verlangt, dass Zhao Ziyang, der Mann, der sich offensichtlich dagegen gestellt hat, dass das Militär bemüht wird oder dass ein gewaltsames Ende bereitet wird, dass der zurückkommt. Seit gestern hat man nichts mehr von ihm gehört. Ich glaube, dass Deng Xiaoping von Anfang an genau das wollte. Er wollte nicht, dass sich die Studenten beruhigen. Er wollte sie anstacheln. In dieser Frage denke ich anders als alle anderen. Die meisten denken, Deng Xiaoping ist wütend geworden, als die Studenten angefangen haben zu protestieren. Und dann hat er Zhao beseitigt. Ich denke, Deng Xiaoping hat darauf gezählt, dass die Studenten so viel Ärger machen, damit er Zhao beseitigen kann. Es war genau andersherum. Er schaffte es damals nicht, uns alles zu erzählen. Aber er erklärte mir, dass Deng Xiaoping die Studentenproteste als gegen sich gerichtet sah. Was ich damals noch nicht wusste, war, dass Deng mit Zhao Ziyang unzufrieden war. Erst als Zhao Ziyang gehen musste, verstanden wir, dass die gesamte Macht nach wie vor in den Händen Deng Xiaopings lag. Die chinesische kommunistische Partei wusste immer, dass ihre Macht darauf beruhte, dass sie das Militär kontrollierte und Gewalt ausüben konnte. Sonst wäre sie weg vom Fenster. Das habe ich nicht verstanden. Aber mein Vater war sich dessen völlig bewusst. Ich werde oft gefragt, warum bist du damals in die Partei eingetreten? Zu der Zeit hatten alle, die ich kannte, Sympathie für die kommunistische Partei. Wir glaubten, sie habe Mitleid mit den Armen. Erst später fand ich heraus, dass diese Partei nur die Macht liebt. Mein Vater hat dann etwas Seltsames gesagt. Er sagte, Zhao Ziyang glaube, mein Vater könne ja hinterher noch weiterarbeiten. Er hoffte, dass mein Vater nach Zhaos Rücktritt die Reformen weiterführen könne. Damals war mein Vater ja nicht mehr Zhaos Sekretär, sondern er arbeitete das politische Reformprogramm für die Partei. Aber mein Vater war oft genug abgesägt worden, um zu verstehen, dass er nach 1989 seine Arbeit nicht mehr weiterführen können würde. Zhao Ziyang sagte mir, es gebe Leute, die behaupteten, ich hätte Geheimnisse verraten. Für die kommunistische Partei ist Geheimnisverrat ein schlimmes Verbrechen. Da wusste ich, dass jetzt gegen mich ermittelt werden würde. Ich bin nicht mehr in mein Büro in der Parteizentrale gegangen. Ich wusste, ich bin dort nicht willkommen. Ich bereitete mich auf die Verhöre vor. Telegramm des Ministeriums für Staatssicherheit an Ministerpräsident Li Peng, 27. Mai 1989. Eine umfangreiche Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass Bao Tong am 17. Mai abends eine Sitzung einberufen hat. Ich habe meinen Mitarbeitern gesagt, heute werde ich zum letzten Mal diese Sitzung leiten. Die Zentrale wird gegen mich ermitteln. Ich bitte euch, die Nerven zu behalten, Disziplin zu wahren, euch zurückzuhalten und keine Geheimnisse auszuplaudern. In seinen Abschiedsworten forderte Bao Tong die Sitzungsteilnehmer auf, ihr Gewissen nicht zu verkaufen, nicht zum Verräter oder Judas zu werden. Später warf man mir vor, dass ich auf dieser Sitzung verraten hätte, dass die Partei den Ausnahmezustand verhängt hat. Dabei habe ich erst am 19. Mai vom Ausnahmezustand erfahren. Li Peng hat es mir gesagt. Mir und der ganzen Nation im Fernsehen. Nachdem Zhao Ziyang abgesetzt wurde, verstand ich, dass es kein gutes Ende nehmen würde. Ich glaube nicht, dass ich mit ihm darüber gesprochen habe. Wir bereiteten uns alle auf das Schlimmste vor. Wir alle wussten, die Situation ist sehr ernst. Dass gegen mich ermittelt werden würde, wusste ich. Das Einzige, was ich nicht wusste, war, dass diese Ermittlung im Gefängnis stattfinden würde. Am 28. Mai, als er abgeholt wurde, war ich zu Hause. Ich war zum Mittagessen nach Hause gekommen. Nach dem Essen rief das Parteisekretariat an. Sie sagten, es gibt eine Sitzung des Ständigen Ausschusses. Ich fragte, wann? Sie sagten, sofort. Ich sagte, sofort geht nicht. Ich habe meinen Fahrer zur Mittagspause geschickt. Sie sagten, wir schicken ein Auto. Wir wussten, das wird nicht gut gehen. Er wird nicht zurückkommen. Die Leute, die ihn abholten, kamen bis an die Wohnungstür und unten standen weitere. Das war sehr ungewöhnlich. Wir wussten, es würde dauern, bis er zurückkommt. Als ich einstieg, setzte sich einer links und einer rechts neben mich. Vorne saßen zwei, die über Funk besprachen, wie wir fahren sollten. An dem Tag waren viele Studenten auf den Straßen. Wir mussten mehrmals anhalten und kehrt machen, weil kein Durchkommen war. Nach einer Stunde kamen wir an ein Stahltor. Wir fuhren hinein und ich musste aussteigen. Kaum war ich draußen, fuhr das Auto weg. Dort standen drei Männer. Ich fragte, ist das hier das Xinjiang-Gefängnis? Sie antworteten, ja, das ist das Xinjiang-Gefängnis. Ich fragte, und wer sind Sie? Sie antworteten, wir sind die Wärter von Xinjiang. Meine Mutter bekam einen Anruf aus der Parteizentrale. Sie sagten, wegen der unsicheren Lage auf den Straßen habe man meinen Vater an einen sicheren Ort gebracht. Wir verstanden natürlich, dass das bedeutet, dass er verhaftet wurde. Von Osten her nähern sich Panzer, 23 Fahrzeuge insgesamt, allen voran ein T-79, das Kanonenrohr drohend nach vorn gerichtet. Die Menschen sind schleunigst verschwunden, denn sie wissen, die Soldaten schießen wahllos in die Büsche neben der Straße. Dort versteckten sich am Anfang immer die jungen Leute. Unsere Wohnung lag an der Musidi-Kreuzung. Dort wird die Chang'an-Straße, die Peking einmal von Westen nach Osten durchquert, schmaler. Deshalb hatten die Bürger dort Barrikaden aufgebaut. Die Panzer mussten an den Barrikaden vorbei. Die Bürger hatten Busse quergestellt. Was sie nicht wussten, für einen Panzer ist ein Bus kein Hindernis. Ich sah, wie die erste Reihe der Panzer die Busse nur anstupsen musste. Schon war der Weg frei. Alle wichtigen Kreuzungen der chinesischen Hauptstadt waren bis zu den Abendstunden von Panzereinheiten besetzt, die ihren Soldaten immer wieder um sich schossen. 我的目击地枪响开始的时候，我还以为是 Noch als sie anfingen zu schießen, habe ich nicht geglaubt, dass sie scharf schießen. Ich dachte, sie verwenden Schreckschussmunition oder zumindest Gummigeschosse. Dann sah ich, dass jemand ein Loch im Bauch hatte. Die Menschen brachten die Verwundeten auf Lastenfahrrädern in die Krankenhäuser. Erst da verstand ich, dass sie scharf schossen. Bis dahin hatte ich mich geweigert zu glauben, dass die Regierung wirklich schießen würde. Erst da habe ich verstanden, wie ernst die Situation ist. Es gab in Peking mehrere Orte, wo besonders viele Menschen starben. Musidi war einer davon. Von unserer Wohnung im Haus Nummer 24 sahen wir genau runter auf die Straße. Wir wohnten im 6. Stock. Im 8. Stock wurde an dem Abend jemand erschossen. Durchs ganze Haus bis zum Krankenhaus, wohin man die Sterbende gebracht hatte, zog sich eine Blutspur. Ich weiß nicht, warum sie nicht den Aufzug benutzt haben, aber hinterher habe ich gesehen, dass das ganze Treppenhaus voll Blut war. Die Armeezeitung feiert heute in einem Leitartikel diesen 4. Juni als Tag des Sieges. Im entscheidenden Moment habe diese Armee bewiesen, dass sie zuverlässig und stark sei. Sie sei würdig, den Namen eines Verteidigers der Interessen des Volkes und eines festen Pfeilers der Diktatur des Proletariats zu tragen. Die bis zuletzt auf dem Platz verbliebenen Studenten werden jetzt als Kriminelle, Verbrecher, Asoziale, Unruhestifter und Konterrevolutionäre bezeichnet. Wir stellen fest, dass Genosse Zhao Ziyang an einem Scheideweg zwischen Leben und Tod für unsere Partei und unseren Staat den Fehler gemacht hat, Aufruhr zu unterstützen und die Partei zu spalten. Das Wesen seiner Fehler und ihre Folgen sind extrem schwerwiegend. Er ist nicht länger geeignet, die Arbeit fortzuführen, die er derzeit innehat. Bericht von Ministerpräsident Li Peng an das Zentralkomitee. Alle Beamten und Soldaten sind angehalten, ihren Hass auf die kleine Anzahl Aufständischer zu konzentrieren, ihre üblen Nester auszumerzen, Gewalttäter zu bestrafen und die Aufgaben des Ausnahmezustands durch konkrete Taten zu erfüllen. Hauptquartier der Truppen für den Ausnahmezustand, 10. Juni. Fester Bestandteil des täglichen Fernsehprogramms sind auch Bilder von Verhaftungen. Die mit unverblümter Selbstverständlichkeit präsentierten Szenen belegen, dass die Verhafteten vor dem Verhör brutal zusammengeschlagen wurden. Am 4. Juni, dem Tag des Massakers, saß ich schon eine Woche lang im Gefängnis. Meine Zellentür stand immer offen. Dort hatte man einen kleinen Tisch aufgestellt. Darauf lag ein Heft. Dort saß ein Wärter. Der schrieb alles auf. 1:01, er sitzt. 1:02, er sitzt. 1:03, steht auf. 1:04, geht zur Toilette. 1:05, auf der Toilette. 1:08, kommt von der Toilette zurück. Jede Minute schrieben sie auf, was ich mache. Die Wärter wussten nicht, wer ich bin. Mein Name war 8901. Der ganze Flur mit mehr als 10 Zellen war leer. Ich war der Einzige, der dort untergebracht war. Niemand sollte erfahren, dass ich dort bin. Wenn ich zum Arzt gefahren werden musste, wurden die Straßen geräumt. Niemand hat mich gesehen und ich habe niemanden gesehen. Von 1989 bis 1992 wussten wir gar nichts. Sein Urteil wurde erst 1992 bekannt. Erst da haben wir wirklich erfahren, was Sache ist. Das Gericht befindet den Angeklagten für schuldig, während des Aufruhrs im Gebiet Peking im Jahr 1989 wichtige Staatsgeheimnisse verraten zu haben und im Verbund mit anderen konterrevolutionäre Propaganda initiiert zu haben. Es wird eine besondere Schwere der Schuld festgestellt. Mittleres Volksgericht der Stadt Peking, 21. Juli 1992. Vorsitzender Richter, Ding Feng Chun. Sieben Jahre blieb ich im Xinjiang-Gefängnis. Danach wurde ich noch ein Jahr in einer Arrestzelle der Regierung festgehalten. Danach konnte ich nach Hause. Nachdem mein Vater verhaftet worden war, sagte meine Mutter bereits, ich solle China verlassen. Sie sah damals für mich als sein Sohn in China keine Möglichkeit zu leben und zu arbeiten. Ich bin im November 1989 nach Amerika. Ich war völlig unvorbereitet. Ich bin nach Amerika, um Englisch zu lernen. Mehr wusste ich nicht. Nach Hongkong bin ich 2002 gekommen. 2005 habe ich hier meinen Verlag eröffnet. Die Ereignisse von 1989 sind für mich immer noch eine offene Wunde. Man kann sagen, sie haben mein ganzes Leben verändert. Ich war ein Student, der sich mit Physik und Thermodynamik beschäftigt. Und plötzlich bin ich zu jemandem geworden, der sich für Zeitgeschichte interessiert. Im Ausland kam ich an viele neue Informationen. Und je mehr ich las, desto klarer wurde mir, dass alles, was ich in China über chinesische Geschichte gelernt hatte, eine Fälschung war. Dass ich Verleger geworden bin, ist kein Zufall. Wenn ich diese Informationen veröffentliche, zerstöre ich die Möglichkeiten der Regierung, die Geschichte umzuschreiben. Natürlich wusste ich von Anfang an, dass es ein Risiko ist, einen Verlag zu eröffnen. Am Anfang habe ich immer noch Vorschauen herausgegeben, wie alle anderen Verlage in Hongkong. Zhao Ziyangs geheime Aufzeichnungen. Die Ursprünge der Kulturrevolution. Maos große Hungersnot. Chinas Reformen, vor und hinter den Kulissen. Deng Xiaopings Despotie. Aber dann habe ich gemerkt, bei etwa einem Drittel aller angekündigten Bücher kamen alle möglichen Leute zu mir und haben versucht, mich zu überzeugen, dass ich das nicht veröffentlichen soll. Oder sie haben sich direkt an die Autoren gewandt, die in Festlandchina leben, und haben sie unter Druck gesetzt, ihr Buch nicht bei mir zu veröffentlichen. Da habe ich eine Maßnahme eingeführt. Ich halte alle Bücher, an denen ich arbeite, geheim. Erst am Tag ihres Erscheinens mache ich sie publik. Auf dem Auge sehe ich gar nichts mehr. Und auf dem hier nur, wenn man die Schriftzeichen stark vergrößert. Der Mensch, der unten in der Eingangshalle sitzt, ist nur für mich da. Er registriert jeden meiner Besucher. Die anderen Bewohner lässt er in Ruhe. 24 Stunden am Tag sitzt jemand da. Wenn ich aus dem Haus gehe, folgt mir immer ein Auto und eine Person. Immer jemand im Auto und jemand zu Fuß. Weil sie Angst haben, dass ich in ein Taxi steigen könnte und wegfahren. Wenn Journalisten zu mir kommen wollen, ist es so. Etwa 80% darf ich treffen. Bei 20% kommt die Polizei und sagt mir, den dürfen sie nicht treffen. Sie hören mein Telefon ab und dann kommen sie vorbei und sagen, morgen kommt doch der und der. Sagen Sie ihm, dass er nicht reinkommen kann. Ich weiß nicht, warum die einen mit mir sprechen dürfen und die anderen nicht. Wir können nicht oft miteinander sprechen. Es gab einige Jahre, da konnte ich ihn gar nicht erreichen. Sobald ich zu Hause anrief, nahm meine Mutter ab. Doch sobald ich sagte Mama, wurde die Verbindung unterbrochen. Sie regte sich sehr darüber auf. Dann habe ich nicht mehr angerufen. Es hat sie nur aufgeregt und sprechen konnten wir ohnehin nicht. Es war sinnlos. Er hat einen amerikanischen Pass. Sie können ihm das Visum einfach verweigern. Ich denke, das liegt an mir. Einmal im Jahr darf er mich besuchen kommen. Aber es gab auch mal ein Jahr, wo er gar nicht kommen durfte. Meinetwegen lassen Sie meinen Sohn, seine Schwester und seine Mutter nicht sehen. Das ist doch Irrsinn. 1997, als ich ihn nach dem Gefängnis wieder sah, änderte sich unser Verhältnis. Er war nun kein Parteikader mehr. Und so konnten wir uns über die chinesische Geschichte und die kommunistische Partei unterhalten. Und ich stellte fest, dass wir viele gemeinsame Ansichten hatten. Seine Art zu sprechen hatte sich verändert. Früher hatte er nie über seine Arbeit gesprochen. Nun konnten wir ausgiebig über seine Erfahrungen und die Geschichte der kommunistischen Partei sprechen. Viele sagen mir, du erträgst viel Leid. Ich sage, nein, ich leide nicht. Sie sagen, aber du wurdest aus der Partei ausgeschlossen. Ich sage, das war meine Befreiung. Meine Zunge und mein Hirn sind heute frei. Sie sagen, du hast all deine Posten verloren. Ich sage, es ist gut so. So blieb mir erspart, korrupt zu werden. Heute gibt es keine Kader mehr, die nicht korrupt sind. Nach seiner Haft war die Sprachlosigkeit, die zwischen uns geherrscht hatte, weg. Wir hatten plötzlich einen Draht zueinander, konnten uns gut unterhalten. Es war fast wie eine Wiedergeburt. Wir hatten ein völlig neues Verhältnis zueinander. Darüber bin ich sehr froh. Viele Altersgenossen beneiden mich darum. Die meisten Menschen meiner Generation haben keinen Draht zu ihren Eltern. Ich habe dieses Problem nicht. Das ist ein großes Glück. Mein Vater, der Parteisekretär. Zwei Leben und das Massaker. Feature von Matthias Böhlinger. Es sprachen Maximilian Held, Michael Rotschopf, Justus Carrière, Camille Jamal und Lisa Hirdiner. Ton Kaspar Wollheim, Katrin Witt und Wenke Decker. Regieassistenz Jeanette Depe. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Mareike Mage. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg mit dem Bayerischen Rundfunk 2019.